Also die Faszination von Bergsteigen kommt genau von dieser Tatsache, dass wir unterwegs sind in einer Welt, die sehr gefährlich ist, wo man umkommen könnte, um nicht umzukommen. Also die Kunst ist das Nicht-Umkommen. Und das Nicht-Umkommen ist nur eine Kunst, weil man wirklich umkommen könnte. Wenn ich eben die Gefahren alle herausnehme, wenn ich das Ganze so präpariere, dass es im Großen und Ganzen ein Spazierweg wird, dann ist es was anderes. Nicht besser oder schlechter, sondern was anderes. Aber der traditionelle Alpinismus basiert eben auf erstens 250 Jahre Geschichte, was alles passiert ist, und er basiert auf diesem Spannungsverhältnis möglich oder unmöglich. Und wer versucht, zwischen möglich und unmöglich seinen Weg zu finden und vielleicht auch ab und zu auf einen Berg zu steigen oder auf den Gipfel zu kommen, der ist mit Gefahren konfrontiert, gibt alles aus. Es ist auch das Unterwegssein zwischen der Selbstverschwendung, wir verschwenden uns an unsere Ziele, und der möglichen Selbstzerstörung, die es aufzuhalten gibt. Leiden werden ein Problem haben, ja, das nachzuvollziehen, verstehe ich vollkommen, es ist völlig widersprüchlich, was wir tun. Aber traditionelle Bergsteiger, die eben auf den Berg steigen, die müssen nicht auf den Everest steigen und nicht durch die eigene Nordwand klettern, sondern die einfach in die Natur hinausgehen und dorthin gehen, wo die vielen anderen nicht sind, die sich bemühen, eigene Wege zu finden, die sich exponieren, also wo sozusagen die Sicherheitskette hinten abgebrochen wird, die werden alle eine riesige Freude haben mit diesem Buch, weil es genau die Emotionen trifft, die sie öfters, vielleicht nicht häufiger, aber öfters hatten. Und Sie haben auch schon die Geschichte angesprochen. Sie lassen jetzt in Ihrem Buch auch einige Pioniere zu Wort kommen. Da ist zum Beispiel auch der Ausschnitt von, dass ich den Namen auch richtig habe, Eugen Guido Lammer, der sagt, er wurde von einer Lawine mitgerissen und beschreibt das Ganze dann als süßes Nirvana. Was halten Sie denn davon, so ein Ergebnis, so ein Erlebnis so zu beschreiben? Also ich habe in diesem Buch das nur zusammenfassend. Die wichtigsten Persönlichkeiten, die im Laufe dieser 250 Jahre Entwicklung hineingenommen, die auch gute Geschichten dazu geschrieben haben. Und Lammer war ein sehr guter Geschichtenerzähler. Und ich glaube ihm die Geschichte. Er hat auch den Satz geprägt, ich bin bereit, mein Leben hinzuwerfen wie einen zerbrochenen Bergstock. Aber er ist alt geworden, er ist nicht umgekommen. Er war ein paar Mal sehr nahe dran, hatte Nahtoderlebnisse, die gehören dazu. Das ist das Großartigste und das Schlimmste zugleich, was man erleben kann. Und dieser Absturz am Matterhorn von Lammer und Loria, das ist ein zweiter, der dabei gewesen ist, der nach meiner Erinnerung auch verstorben ist bei dieser Gelegenheit. Aber Lammer beschreibt es als süßen Tod. Also süß ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber er nimmt diesen Ausdruck, ja. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, das frage ich mich nämlich eben gerade als Laie. Wie oft hatten Sie denn diese Momente, wo Sie sich dachten, okay, jetzt ist es vorbei, was passiert jetzt? Denkt man da noch oder schaltet der Körper da in den Automatik-Überlebensmodus? Wie fühlt sich das an? Also der Mensch hatte einen starken Selbsterhaltungstrieb, zum Glück. Sonst hätte die Menschheit nicht überlebt, aber wir haben den vielleicht noch stärker. Entschuldigung. Sorry. Ich kann an einer Hand abzählen, wo ich wirklich über längere Strecken, Tage oder auch Stunden in Todesgefahr war. Nur ein Moment, also von oben kommt ein Stein in einer steilen Wand. Das ist ein Schrecken. Es geht schnell vorbei. Entweder ist man tot oder man lebt noch. Ein Stein kann auch treffen. Und in diesem Fall schaltet der Mensch auf Selbstrettungsmodus. Ich kann nicht wissen, wo der Stein hinkommt, weil er springt. Er schlägt irgendwo auf und springt anders, zerschlägt sich, wird zu drei Steinen. Und erst im ganz letzten Moment kann ich reagieren und dann ausweichen. Wenn jemand anfängt zu rechnen, ja, jetzt ist dieser Stein, hat diese Geschwindigkeit und so weiter, und dann kommt diese Energie, Masse mal Beschleunigung, auf mich zu, dann bin ich schon tot. Und ich habe in diesem Buch ja einige wenige Geschichten drinnen, eben ein Blitzschlag, ein Gewitter, eine Nebelsituation, Whiteout heißt das in diesem Fall, oder der Absturz am Matterhorn. Der Sturz ist immer möglich von einem Berg herunter, weil wir der Schwerkraft ausgeliefert sind und dann eben fallen. Und in der Summe erzähle ich eben die schlimmsten Sachen, die passieren können, über Geschichten, die im Laufe der 250 Jahre entstanden sind. Und ich erzähle ja auch, wie die einzelnen Bergsteiger das langsam weiterentwickelt haben. Und am Ende kommt eine Haltung heraus, den Bergen gegenüber, eine Respektshaltung den Bergen gegenüber, die ich möchte, dass sie nicht untergeht. Und ich habe dieses Buch auch gemacht, um der nächsten Generation das Erbe, nicht mein Erbe allein, sondern das über lange Zeitstrecken aufgebaute Erbe, vor allem die Werte weiterzugeben, bevor diese Werte untergehen. Denn die Kletterhalle oder auch der Tourist am Everest bieten ganz andere Möglichkeiten als eben den traditionellen Alpinismus. Das wird Tourismus und Sport, großartiger Sport in der Halle. Tourismus führt auch zum Gipfel des Everest. Heute kann man buchen, so wie die Raumfahrt. Aber das ist halt nicht traditioneller Alpinismus. Plädieren Sie trotzdem dafür, dass man sagt, nee, wenn Bergsteigen, dann das Traditionelle? Oder sagen Sie, okay, wenn mit so viel Absicherung und so viel, was eben noch dazu heutzutage möglich ist, dann lieber Nummer Sicherheit, was geht beim Bergsteigen? Also ich bin völlig tolerant. Alle dürfen alles machen, was sie gern tun. Nur das traditionelle Bergsteigen ist definiert durch Eigenverantwortlichkeit, selber machen, durch dorthin gehen, wo die alle anderen nicht sind und vor allem mit möglichst wenig Ballast unterwegs sein. Also wenn ich natürlich den Everest von unten bis oben in Seile und Ketten und Leitern lege und Sauerstoffdepots bis zum Gipfel aufbaue, Ärzte, Köche und Helfer dabei habe, ist das eine Form des Tourismus. Der Tourist braucht eine Infrastruktur, der Alpinist will keine Infrastruktur, weil er eben die Selbstentscheidung, die Selbstverantwortung, das Selbermachen in den Mittelpunkt stellt. Und wir Menschen können im Grunde nur starke Erfahrungen machen, wenn wir auf uns selbst gestellt, ohne Netz und doppelten Boden unterwegs sind. Sie haben auf Instagram ein Bild, da steht drunter, no one has to climb mountains, it is useless but never pointless. Also es ist nutzlos, aber nie zwecklos. Wie dürfen wir die Aussage denn verstehen? Ja, also das Bergsteigen ist und bleibt die Eroberung des Nutzlosen. Der Satz ist nicht von mir, sondern von Lionel Terray, der auch in meinem Buch vorkommt. Eine klare Aussage, aber wir machen uns das Bergsteigen sinnvoll. Und da hat das Bergsteigen eine Aussage generell für die heutige Menschheit. Ein Tun muss nicht nützlich sein. Ich kann auch etwas tun, das völlig unnütz ist für die Gesellschaft, dem ich Sinn gebe. Ich gebe den Sinn hinein und das Lebensfreude, ja, Energie, auch Erfahrung bringt. Wir sind meistens so, dass wir die Nützlichkeit und die Sinnhaftigkeit auf eine Stufe stellen. In Wirklichkeit sind das völlig verschiedene Werte. Mehr oder weniger habe ich im Leben nichts anderes getan, als Ideen in die Tat umgesetzt. Ob das nun als Museumsmacher war oder als Bergsteiger oder auch als Forscher. Und beim Umsetzen entsteht gelingendes Leben, wenn es gelingt. Das kann einmal auch nicht gelingen und das gehört dazu, denn durch das Scheitern lernt man sehr wohl Sachen, die man sonst nicht lernen würde. Und dann kann man die wieder einbringen und wieder versuchen. Und dieses Umsetzen schenkt auch das Glück. Während wir das tun, sind wir so fokussiert, dass wir uns nach dem Glück gar nicht fragen. Aber hinterher wird uns klar, es waren Momente, Stunden, Tage des Glücks, eben diese Geschichte, die vorher nur im Kopf war, als sie dann Wirklichkeit wurde. Als Abschluss noch, was kommt denn jetzt noch? Was steht denn in naher Zukunft noch an? Worauf haben Sie noch Lust? Also dieses Buch, das ich jetzt gemacht habe, ist die Basis für einen Lebensabschnitt, den ich als Final Expedition sehe, also letzte Expedition, nicht mehr nach oben, sondern um die Welt herum, wo ich eben das, was den traditionellen Alpinismus ausmacht, in die nächsten Generationen trage. Das war schon vorbereitet vor der Pandemie, wurde dann abgesagt in Australien. Also wir würden einen halben Monat nach Australien, Neuseeland reisen und in den wichtigsten Städten auftreten mit Diskussionen mit den lokalführenden Alpinisten, mit Pressekonferenz, mit Filmen, die ich gemacht habe, in diesem Zusammenhang. Und dann einem abschließenden Vortrag, wo ich sozusagen das Erbe weitergebe.